Nun war es mit Petrosinos berühmter Pazienza endgültig vorbei. Die über Monate, wenn nicht Jahre angestaute Wut, die Erinnerung an Beleidigungen, Kränkungen und abfällige Bemerkungen gegenüber seinem Volk und seiner Familie brach sich endlich Bahn. Petrosino explodierte. Er schnappte sich einen Reporter der Times und diktierte ihm, was er zu sagen hatte. Als ich von der Explosion in der Stanton Street erfuhr, schlug ich die Hände über dem Kopf zusammen. Und dann sagte ich im Stillen einiges über Captain Murtha, das mir im Nachhinein leid tut. Das tat es ihm offensichtlich nicht. Das Italian Squad hatte die Familie mit viel Einsatz beschützt. Doch kaum war die Aufgabe an einen Iren übertragen worden, hatte man die Jimavalvos angegriffen. Petrosino konnte Wut und Verzweiflung nicht verbergen. Wir haben so schwer und gewissenhaft gearbeitet, um diese Räuberbande klein zu kriegen. Wir haben auf Schlaf und Essen verzichtet und Erniedrigungen ertragen. So offenherzig äußerte Petrosino sich öffentlich praktisch nie. Doch er war nicht bereit, weiter für ein NYPD einzustehen, das Bombenattentate auf Italiener zuließ. Was der Detective der Times und ihren Lesern vermitteln wollte, war, dass es im Krieg gegen den Bund auf jede Schlacht ankam. Das Attentat, da hatte er keinen Zweifel, würde der Black Hand neuen Zulauf bescheren. Höchstwahrscheinlich erreichte die Kunde davon in eben diesem Augenblick die aufmerksamen Ohren junger Sizilianer überall in Little Italy. Gleichzeitig wurden tapfere Italiener dadurch eingeschüchtert. Die Mörder, meinte Petrosino, brüsten sich mit unserer Niederlage und suchten bereits nach neuen Opfern. Das NYPD war dabei, das Vertrauen der Italo-Amerikaner zu verlieren. Meiner Meinung nach gibt es kaum Hoffnung, diese geheimen Banden jemals aufzubrechen, räumte ein Captain ein. Jedes Mal, wenn ein Italiener schikaniert und niemand dafür bestraft wurde, ließ das Petrosino wie einen Enfami, einen Spear dastehen, einen Spitzel im Sold der Unterdrücker. Nie zuvor hatte der Detective öffentlich seine Wut auf das NYPD und dessen irische Leitung zum Ausdruck gebracht. Jetzt hatte er genug. Und er wollte den New Yorkern, ja allen Amerikanern klarmachen, dass sie die Nächsten sein konnten. »Die werden immer dreister«, sagte er Reportern über die Schergen des Bundes. »Mit der Zeit finden sie womöglich einen Weg, der Allgemeinheit nachzustellen. Gerissen genug dafür sind sie jedenfalls.« Das hatte Petrosino schon seit Monaten gepredigt. Jetzt fügte er eine neue Volte hinzu. »Der Bund wird von einem Zentralvorstand geführt, der Stützpunkte in verschiedenen amerikanischen Städten unterhält. Die Vorstandsmitglieder heißen Chiefs und genießen absoluten Gehorsam.« Das war Unsinn. Das wusste Petrosino. Seine Ermittlungen hatten weder ein landesweites Netzwerk enttarnt, noch einen Zentralvorstand oder irgendwelche Stützpunkte. Nun behauptete er das Gegenteil. Vielleicht glaubte er nur, wenn er an die Ängste der Amerikaner appellierte, wenn er ihre schlimmsten Albträume über eine riesige Verschwörung der Black Hand im ganzen Land bestätigte, könnte er sie wachrütteln. Sogar inmitten dieses Ausbruchs verfolgte Petrosino ein klares Ziel. Das Italian Squad war zahlenmäßig unterlegen. Um den Bund zu schlagen, brauchten sie mächtige Verbündete, und Petrosino hatte bereits einen im Auge. »Mit der Zeit können wir sie vielleicht zur Strecke bringen«, sagte er. »Aber den Terror wird man nur auf eine Weise los, und zwar mit Hilfe der Bundesregierung.«